Breitengrad. Fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von Bayern 2. Die Wolkendecke öffnet sich und senkrechte Felswände tauchen wie Geistererscheinungen aus dem Dunst auf. Ein älterer Herr zeigt auf die Klippen an Land. The western part of the Faroes, they are very steep. And the east side, it's lower down there. Im Westteil der Färöer-Inseln ragen Steilwände aus dem Meer, die in Richtung Osten abzukippen scheinen. Dort ist es flach, weil die Felsen allmählich im Wasser versinken. Sie sind vulkanischen Ursprungs und entstanden vor etwa 60 Millionen Jahren. Wir gehören hier zu einer unterseeischen Gebirgskette, die von Schottland über die Färöer-Inseln bis Island und sogar weiter bis nach Grönland reicht. Volcanic ridge from Scotland, Faroes and Iceland and even Greenland. 2 Stunden dauert die Überfahrt. Unbeirrt und bei fast jedem Wetter bringt die Fähre Smyril ihre Passagiere von der Hauptstadt Tórshavn zum südlichsten Eiland des Archipels nach Suðuroy. Alle 18 Färöer-Inseln liegen in Sichtweite zueinander, so als hätte eine Flotte riesiger Schiffe mitten im Nordatlantik die Anker ausgeworfen. Auf den kleinsten Inseln leben ausschließlich Schafe, auf anderen nur eine einzige Familie. Kein Punkt an Land ist weiter als 5 Kilometer vom Meer entfernt. Almost every stone you touch is basalt. Und fast jeder Stein, den man anfasst, ist Basalt. Dazwischen sieht man grüne Täler. Und dieses Grün ist etwas Besonderes. Eine Farbe, die man sonst nirgendwo findet. Na, vielleicht noch auf Island. Alle Inseln sind entweder mit Tunneln, Brücken oder Fährbootlinien verbunden. Im Hafen von Tvøroyri bietet mir der ältere Herr eine Mitfahrgelegenheit in den nächsten Ort an, nach Vágur. My name is Oli Holm. And I have been working as a teacher and schoolmaster for almost 40 years. Ich heiße Oli Holm und war fast 40 Jahre lang Lehrer. Meine Ausbildung habe ich in Dänemark gemacht und dort auch 5 Jahre gearbeitet. Aber dann bin ich auf die Färöer-Inseln und nach Vágur zurückgekehrt. Nach 35 Jahren im Schuldienst bin ich nun pensioniert, aber keineswegs müde. So now I'm retired. I'm not tired, but I'm retired. Wir fahren durch einen langen Tunnel. Die Färöer sind ein windumtostes Archipel. Besonders im Winter kann es tagelang stürmen. Umgekippte Autos und sogar Lastwagen sind keine Seltenheit. Die Tunnel bieten Schutz und sichern die Verbindung zwischen den Siedlungen, sagt Oli Holm. Es beginnt wieder zu nieseln. Vom Sommer darf man auch nicht viel erwarten, meint er. 15 Grad, das ist fast wie eine Hitzewelle. Es dauert nicht lange, bis wir den Fjord von Vágur erreichen, an dessen Nordseite sich bunte Holzhäuser über den Hang verteilen. Oli Holm hält vor einem großen weiß-gelben Gebäude an der Hauptstraße, vor dem die färöische Flagge weht, das Rathaus. Sein Sohn Dennis ist der Bürgermeister von Vágur. It's a small community. We have some 1400 inhabitants. Wir sind eine kleine Gemeinde mit 1400 Einwohnern. Ich bin seit 2013 Bürgermeister und nun in meiner zweiten Amtszeit. Vor meiner politischen Karriere habe ich als Sozialwissenschaftler Forschung zur Entwicklung entlegener Gebiete betrieben. Nun setze ich sozusagen die Ergebnisse meiner Arbeit in die Tat um. Dennis Holm ist etwas schlanker und größer als sein Vater. Kürzlich hat er Ostisland besucht, wo die Menschen aus vielen abseits liegenden Dörfern abwandern, weil es keine Arbeit mehr gibt. Wir sagen hier auf den Färöer-Inseln, wenn jemand schon den Suppenteller erfunden hat, müssen wir es nicht ein zweites Mal tun. Viele Gemeinden in der Welt, im Nordatlantik oder in Skandinavien, haben ähnliche Probleme. Unsere Aufgabe ist es, dort gefundene Lösungen auch in unserem Umfeld auszuprobieren. Vom Rathaus aus kann man bis hinunter zum Hafen blicken, mit ein paar Hallen und 2-3 Booten am Kai. Sonst ist es recht still dort. Historisch gesehen sind wir eine Fischergemeinde. Wir hatten auf Suderö eine große Flotte und viele Fischfabriken zur Verarbeitung des Fangs. Der Hafen war der Hauptarbeitsplatz. Aber nach den Krisen von 1992 und 2008 hatten wir hier große Probleme. 2010 arbeiteten noch 250 bis 300 Leute in der Fischindustrie. Heute sind es nur noch 20. Darauf müssen wir reagieren. Aus mitteleuropäischer Sicht wirkt die Insel Suderö und das kleine Vágur wie das Ende der Welt. Kann sein, aber es ist doch für viele ein Stück Heimat, die man nicht leichten Herzens verlässt, meint Dennis Holm. Meine Aufgabe als Bürgermeister ist es, die Mentalität der Menschen zu verändern. Weg vom Fisch und hin zu Abenteuertourismus und Sport als Geschäftsidee beispielsweise. Und das ist sehr schwierig hier am Ende der Welt, wie Sie sehen. Uli Holm bietet mir an, mich mit seinem roten SUV durchs Dorf bis hin zu den Klippen an der Westseite der Insel zu fahren. Zu Fuß geht hier nämlich niemand. Hier ist der Handball Hall. And the other building is our clubhouse. Hier liegt die Handballhalle und das andere Gebäude ist unser Clubhaus. Wir haben gerade einen ganz neuen Fußballplatz gebaut. Der liegt hier links. Ich war mal dorthin. Ein wirklich schöner Platz. Im FIFA-Jahrbuch zum 100. Geburtstag ist er auf einer Doppelseite abgebildet. Der größte Naturrasenplatz der Welt. Aber bei uns ist das Schwimmen zur wichtigsten Sportart geworden. Swimming has been a big sport in our community. Wir steigen aus. Die Schwimmhalle mit 50-Meter-Bahnen steht unten am Fjord. Sie wurde nach Paul Jönsen benannt, dem dreifachen Europameister der Junioren, der aus Vágur kommt und als der erfolgreichste Sportler der Färöerinseln gilt. Er ist 27 Jahre alt. In der Halle finden internationale Wettbewerbe statt. Hierher kommen Profis aus dem Ausland, um zu trainieren, erzählt Olli Holm. Denn wo kann man sich leichter auf etwas konzentrieren als hier am Ende der Welt? Vor uns liegt das Fußballfeld in saftigem Grün vor der Kulisse senkrechter brauner Klippen, die sich wie Dominosteine hintereinander aufreihen. Der letzte Ort im Süden der Insel Suderö heißt Sumba. Ein paar Häuschen umgeben von grünen Weiden vor einem tobenden Meer. Kein Mensch ist zu sehen, nur Schafe und Vögel. Zurück in Vágur. Nicht weit vom Rathaus steht die Schule. Die Bevölkerung der Färöerinseln wächst, auch in Vágur. Ein Grund ist der Kinderreichtum in den Familien. Die jüngeren Schüler toben sich während der großen Pause auf einem Spielplatz aus. Die Älteren spielen Fußball, Mädchen und Jungen zusammen. Randi Debes arbeitet halbtags im kleinen Tourismusbüro gegenüber der neuen Shopping Mall an der Hauptstraße. Auch sie studierte in Dänemark und kam zurück. Die Stelle als Bibliothekarin schnappte ihr jemand anderes vor der Nase weg. Als Mutter von drei Kindern saß sie nun zu Hause und hatte Zeit nachzudenken. Was kann ich am besten, fragte sie sich. Stricken war die Antwort. Then I started making my own knitting patterns. Ich habe mit eigenen Mustern angefangen und dann die Firma Faro Knits gegründet. Jetzt verkaufe ich Strickmuster in die ganze Welt und fertige Pullover. Und das alles übers Internet. Ich liebe Social Media und was man damit machen kann. Die 41-Jährige mit dem langen braunen Zopf an einer Kopfseite hatte auch schon Kunden in Neuseeland, den USA und Japan. Wolle von Schafen gibt es genug auf den Färöerinseln. Diesen Tieren verdanken sie schließlich ihren Namen. Das Internet, zu dem fast jeder Färinger Zugang hat, wurde für viele ein Rettungsanker auf der isolierten Inselgruppe, die nach wie vor zu Dänemark gehört, wo die meisten Färinger studieren. Dänen sind wir aber nicht, sagt Randi Debes. When it comes to food and stuff like that, there is a difference, I think. Wir haben beispielsweise andere Essgewohnheiten. Viele sind Farmer neben ihrem Job und halten Schafe. Wir essen alles vom Schaf, auch den Kopf. Dänen gehen normalerweise in den Supermarkt, wir dagegen in die Natur und holen uns unser Essen dort. Ja, dazu gehören auch Vögel, Vogeleier und Wale. Unabhängigkeit von Dänemark? Im Prinzip ja, sagt Randi Debes, aber nicht gleich morgen. Magni Arge dagegen, einem von zwei Vertretern der Färinger im dänischen Parlament, kann es gar nicht schnell genug gehen. Er ist der Mann, der den Katalanen Carles Puigdemont im Januar dieses Jahres nach Kopenhagen einlud. Ein Färinger ist kein Däne, war es nie und wird es niemals sein. Er ist geboren und aufgewachsen mitten im Nordatlantik als Nachkomme der alten Wikinger und von Kelten von den britischen Inseln, die vor etwa 1200 Jahren hierher kamen. Magni Arge, weißes Hemd und Jeans, Sonnenbrille, mit penibel kurzgeschnittenem Backenbart treffe ich in einem Café am Yachthafen von Tórshavn. Die ersten Siedler waren freie Bauern, die sich selbst verwalteten. Das Lågting lag damals hier auf der Halbinsel Tinganes, die den Hafen teilt. Heute sind in den renovierten Holzhäusern mit den Grassodendächern viele Ministerien untergebracht. Über holpriges Kopfsteinpflaster und durch ein Labyrinth aus Treppen und Sackgassen drängen sich Kreuzfahrttouristen. Der 700 Jahre andauernden Fremdherrschaft, erst von Norwegern, dann von Dänen, will Magni Arge am liebsten bald ein Ende setzen. Our independence has actually been something that we've been struggling for since 1870 or something like that. Unser Kampf um Unabhängigkeit begann schon um 1870 und seither haben wir es Schritt für Schritt hin zu einer weitgehenden Autonomie geschafft. Unseren größten Freiraum hatten wir während des Zweiten Weltkriegs, als es keine Verbindung zwischen dem von Nazi-Deutschland besetzten Dänemark und den Färöer-Inseln mehr gab. Damals haben wir unser eigenes Rechtssystem und eine Regierung etabliert, dazu unsere Wirtschaft entwickelt. Großbritannien besetzte unsere Inseln und wir hatten eine Währungsunion mit den Briten. Seit 1948 sind die Färinger zwar weitgehend autonom, gehören aber weiter zum dänischen Reichsverband wie Grönland. Ein Argument der Gegner einer Unabhängigkeit sind die Subventionen aus Dänemark. Magni Arge zeigt auf den Hafen, wo sich die Container stapeln. Unsere Wirtschaft ist sehr stabil. Wir sind umgeben von einer 200-Meilen-Zone, einem 270.000 Quadratkilometer großen Hochseegebiet, in dem wir im Jahr 700.000 Tonnen Fisch fangen. Dazu kommen 80.000 Tonnen Zuchtlachs. 92% der Kosten für unseren Wohlfahrtsstaat werden von den hiesigen Steuerzahlern aufgebracht. Unsere Abhängigkeit von Dänemark ist sehr gering. Die Färöer-Inseln sind anders als Dänemark nicht in der EU und nicht in der Zollunion. Im Hafen von Tórshavn werden nicht nur Schiffe repariert, sondern auch nach wie vor gebaut. Hochbeladene Gabelstapler bringen ihre Lasten in Lagerhallen. Das Geschäft läuft. Wichtigster Handelspartner der Färinger ist mittlerweile Russland. It was because the European Union 2013 gab es einen Konflikt um den Fang von Makrelen und Hochseefisch im Nordatlantik. Und die EU, dieses starke Powerhouse, hatte ein Embargo über die Färöerinseln verhängt für etwa 15 Monate. In dieser Zeit durften wir nicht ein Kilo Fisch in europäischen Häfen anlanden, einschließlich Dänemark. Wir mussten uns also einen anderen Markt suchen und fanden ihn in Russland. Die EU hat sich hier viele Feinde gemacht. Zu ihnen gehört der Außenminister der Färöerinseln, Paul Michelsen. Dem Mann im lässig blauen Pullover mit den dichten grauen Haaren sieht man die 74 Jahre kaum an. Er wundert sich nicht, dass die Briten in unmittelbarer Nachbarschaft mehrheitlich gegen die EU stimmten. If you knew what kind of feelings I have for you. Ich habe keine hohe Meinung von der EU, deshalb sehe ich den Brexit äußerst positiv. Die EU verhält sich uns gegenüber sehr unfreundlich. Wir haben nun ein Freihandelsabkommen mit der Gemeinschaft, das es den 28 Ländern erlaubt, alles hier zu verkaufen, was sie wollen. Wir dürfen im Gegenzug nur unverarbeiteten Fisch exportieren. Das ist wirklich das schlechteste Abkommen, das wir je mit der EU hatten. Unsere Zukunft liegt woanders. Und natürlich begrüße ich den Brexit. So Brexit is of course for me a good thing is happening. Nach dem Brexit könnten die Färinger ein Stück näher an Großbritannien rücken und damit weiter weg von Dänemark, so die Hoffnung der Unabhängigkeitsbefürworter. Solche Diskussionen spalten die Bevölkerung und die Regierung. Der Premierminister der Färöerinseln ist für die Union für Dänemark, sein Außen- und Handelsminister Paul Michelsen, ein Liberaler, eher nicht. Man kann doch nicht von den Dänen verlangen, dass sie sich auch in Zukunft um uns kümmern. Wir liegen 1300 Kilometer von ihnen entfernt. Sie verstehen unsere Sprache nicht und auch nicht unsere Kultur. Wir wollen auf Augenhöhe mit ihnen agieren und ihnen sagen, wir brauchen eure Unterstützung nicht. Aber wir können als freies Land mit euch zusammenarbeiten. Wenn ich auf unsere Unabhängigkeitsbewegung schaue, dann hat sie uns motiviert, Verantwortung zu übernehmen, Dinge voranzutreiben. Und das ist der Motor all dessen, was hier auf den Inseln passiert. Tatsächlich gehören die Färinger heute zu den reichsten Ländern Europas mit Spitzenpreisen. Außerhalb des Stadtkerns von Tórshavn mit kleinen Häusern und engen Gassen entstanden in den letzten Jahren neue Siedlungen, Sportstätten und Shoppingmalls. Aber sobald man die Hauptstadt verlässt, ist man wieder umgeben vom satten Grün der Schafweiden. Auf den baumlosen Höhen lässt sich das typische Wechselspiel von Lichtbündeln der Sonne auf der einen und silbrigen Regenvorhängen auf der anderen Seite beobachten. Wie von einer Aussichtsterrasse aus zeigt sich der nächste Fjord und die nächsten Inseln mit kleinen Siedlungen am flachen Ostufer. Zweitgrößter Ort und Handelszentrum der Färöerinseln ist Klaksvík im Nordosten, zwei Inseln und 80 Kilometer von der Hauptstadt Tórshavn entfernt, verbunden durch Brücken und Tunnel. Der letzte führt 6 Kilometer unterseeisch durch das Felsgestein eines Fjords. Den tiefsten Punkt und damit die Mitte des Tunnels zeigt die Lichtinstallation eines Künstlers an. Die Investition von 360 Millionen dänischen Kronen, umgerechnet 40 Millionen Euro, hat sich gelohnt, sagt Palli Ziskasen, Verwaltungsangestellter in Klaksvík. In 2002 they decided to start this tunnel project. 2002 haben wir uns für dieses Projekt entschieden. Die Regierung gab uns ungefähr 150 Millionen Kronen, umgerechnet 18 Millionen Euro. Den Rest haben wir uns auf dem Kapitalmarkt geliehen. Eröffnet wurde der Tunnel dann 2006. Anfänglich haben wir umgerechnet 30 Euro Maut für eine Hin- und Rückfahrt erhoben und konnten damit wegen des extremen Verkehrs vor einem halben Jahr die letzte Rate unseres Kredits zurückzahlen. Heute kostet die Benutzung umgerechnet 3 Euro, weil wir den Tunnel nur noch warten müssen. 5000 Einwohner hat Klaksvík. Im Hafen drängt sich Schiff an Schiff. Hier konzentrieren sich die Quoten für den Fischfang. Hier schnurrt der Motor des wirtschaftlichen Erfolgs. Und das ist anscheinend ein Grund, die Nase ein wenig über die Hauptstädter zu rümpfen. Our culture is that if we don't work anything, we don't get any bread on the table every morning. Wenn wir nicht hart arbeiten, haben wir kein Essen auf dem Tisch. Die Leute im Tórshavn dagegen sind von 9 bis 4 im Büro und am Freitag vielleicht sogar nur bis 12, weil es irgendwo einen Empfang gibt. Am 25. jeden Monats haben sie ihr Gehalt auf dem Konto. Die denken gar nicht drüber nach, ob der Fischpreis hoch oder niedrig ist oder ob es überhaupt Fisch gibt. Es kümmert sie nicht. Auch auf die Politiker in der Hauptstadt ist er nicht gut zu sprechen. Unabhängigkeit? Ja, je früher, desto besser, sagt Ziskasen. Aber mehr als Versprechungen gab es bisher nicht. Manchmal sage ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge, dass wir Parteien haben, die vor der Wahl für die Unabhängigkeit eintreten. Aber dann, wenn sie Teil der Regierung sind, nicht mehr darüber sprechen. Zum Beispiel die Sozialisten, eine Unabhängigkeitspartei, die nun mit den Sozialdemokraten zusammen regiert, die wiederum die Union mit Dänemark wollen. Nur in der Opposition sind diese Parteien für Unabhängigkeit. Aber wenn sie die Chance haben, etwas zu verändern, tun sie nichts. Damit spiegeln sie die Meinung der Bevölkerung wider, denn die Skeptiker überwiegen. Zu groß ist die Verunsicherung, was sich alles ändern müsste, stünden die Färöerinseln auf eigenen Füßen mit eigener Polizei, eigener Verteidigung und eigenen diplomatischen Vertretungen. Bisher gibt es die nur in London, Brüssel und Moskau. Ganz pragmatisch denkt Malena Josefsen, eine weibliche Fußballlegende aus Klaksvík, die mittlerweile die Nationalmannschaft verlassen hat. Die 41-Jährige arbeitet in einem Elektronikladen. I like to be independent, but I think ich wäre auch gern unabhängig, aber ich denke, ohne Dänemark schaffen wir es nicht hier auf den Färöer Inseln. Schon allein wegen des Gesundheitssystems. Schwerkranke bekommen nur dort medizinische Hilfe. Auch unsere Schulen funktionieren nicht ohne Dänemark. Also mit der Unabhängigkeit wäre vieles schwieriger. Über einem aufgewühlten Meer türmen sich schwarze Wolken. Männer in winzigen Booten kämpfen ums Überleben. Resigniert hocken vom Leben gezeichnete Menschen in baufälligen Karten. Auf den Gemälden färöischer Künstler sieht man noch, wie hart das Leben vor 50 oder 100 Jahren auf den Färöerinseln war und wie groß die Armut. Aber auch die Schönheit der Natur hielten die Künstler fest, deren Bilder heute im Kunstmuseum von Tórshavn zu sehen sind, mit Bächen, Wasserfällen und der ganzen Palette an Grüntönen der Landschaft. Im Kunstmuseum treffe ich Kai Leo Johannessen, der von 2008 bis 2015 Premierminister war. Er ist Mitglied der Sozialdemokraten, die für die Beibehaltung der Union mit der dänischen Krone sind. In der heutigen Welt müssen wir uns auf jemanden verlassen können. Wir brauchen Freunde. Das Regelwerk des Vereinigten Dänischen Königreichs ist wie ein Spiegel der Vereinbarungen der 28 EU-Staaten. Wir haben mit den Dänen gemeinsame Ziele in der Außenpolitik formuliert und sind im Moment sehr erfolgreich. Vor einem Jahr haben wir eine offizielle Umfrage zum Thema Unabhängigkeit durchgeführt und nur 28% der Färinger stimmten für die völlige Loslösung von Dänemark. 28% of the Faroese population would like to be totally independent from Denmark. Allerdings mussten sich die Sozialdemokraten, auch Unabhängigkeitsbefürworter, mit ins Boot holen, um regieren zu können. Die versuchen nun, die Unabhängigkeit durch die Hintertür einzuführen, mittels einer neuen Verfassung, vermutet Johannessen. What should the jurisdiction of the new constitution? Welche Rechtskraft sollte eine neue Verfassung haben? Sollte sie der dänischen über- oder untergeordnet sein? Diese Diskussion geht nun schon seit Jahren. Wofür brauchen wir eine neue Verfassung? Wir haben genug zu essen, ein Dach über dem Kopf, ein trockenes Zuhause, wenn es regnet. Wir leben in einer guten Gemeinschaft. Solche Fragen stellen sich die Menschen hier. Handelt es sich um ein politisches Signal? Leben wir besser mit einer neuen Verfassung? Das ist die große Diskussion. What should we do? How should we live better with the constitution? And that's the big discussion. Für den 25. April dieses Jahres war bereits ein Referendum über eine neue Verfassung angekündigt. Der Termin wurde dann aber stillschweigend übergangen. Haben die Menschen Angst, als unabhängiger Staat ärmer zu werden? Seit 70 Jahren halten sich Unabhängigkeitsbefürworter und Gegner in der Parteienlandschaft in etwa die Waage. Und eine Entscheidung ist nicht in Sicht. Nur in einem ist man sich einig auf den Färöerinseln, bei der Liebe zum Sport. An einem Sonntagnachmittag, egal bei welchem Wetter, egal ob Profi oder Amateur, auf einem Platz oder in den Straßen, wird hier Fußball gespielt. Mit Leidenschaft. Haben wir es, Jörn, wenn wir wollen. Kommen wir denn? Kommen wir denn?